Matthew chapter 7. Gehen wir ins Matthäus Evangelium, Kapitel 7. Lord, bless these words, I pray. Herr, segne diese Worte, ich bitte dich darum. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're just going to read one verse from Matthew chapter 7. Wir wollen nur einen Vers lesen aus Matthäus Kapitel 7. And that will be the whole message. Und das wird die ganze Botschaft sein. And it's in verse 12. Und das ist der Vers 12. So in everything do to others what you would have them do to you. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. For this sums up the law and the prophets. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Now turn over to Matthew chapter 20. Jetzt geht einmal ins Kapitel 20, Matthäus 20. Now, but before you put one finger in Matthew 20 and then turn to Colossians chapter 4. Also lasst euren Finger in Matthäus 20 und schaut noch mal kurz in den Kolosserbrief Kapitel 4 mit mir. And I want to talk about the golden rule. Denn wir wollen über die goldene Regel sprechen. And this is the golden rule. Do unto others as you would have them do to you. Und das ist die goldene Regel. Tu anderen, so wie du auch möchtest, dass andere dich behandeln. This rule or this principle. Und dieses Prinzip is what God is going to judge every single human being on this planet with. Ist das Prinzip, mit dem Gott jedes einzelne Individuum auf diesem Planeten richten wird. All those people who never heard of Christ. Und all diese Menschen, die noch nie von Christus gehört will haben, be judged by this rule. Werden nach dieser Regel beurteilt werden. In Romans chapter 2, in Römer Kapitel 2, verse 14, Vers 14, the Apostle Paul answers the question about the nations who never heard about Christ. Da beantwortet Paulus die Frage nach den Nationen, die noch nie von Christus gehört haben. And he says they have become a law unto themselves. Und er schreibt dort, dass sie sich selbst das Gesetz sind. And God will judge their consciences and what was in their hearts. Und Gott wird ihr Gewissen richten und nach dem, was in ihrem Herzen war. And he will judge them according to this law. Und er wird sie entsprechend diesem Gesetz richten. Because this principle, denn dieses Prinzip hier, sums up the entire law. Fasst das ganze Gesetz zusammen. The whole law of God. Das ganze Gesetz Gottes. And in 20 AD, this rabbi named Hillel. Also im Jahre 20 nach Christus hat ein Rabbi, sein Name ist Hillel, gesagt. Was asked to sum up the law. Oder er wurde gebeten, das Gesetz in einem Satz zusammenzufassen. And he said this. Und er hat Folgendes gesagt. The law is this. Das Gesetz besteht aus Folgendem. What is hateful to you. Was dir verhasst ist, do not do to another. Das tu auch keinem anderen. But the Lord went one step further. Aber der Herr nahm das noch einen Schritt weiter. Because the first statement only deals with the negative. Denn das erste Zitat, das geht ja nur, da geht's nur um das Negative. But the Lord dealt with the positive also. Aber der Herr hat auch das Positive mit hineingenommen. The first statement only deals with sins you can commit. Die erste Aussage ist nur die Sünden, die man begehen kann. But the Lord also dealt with sins of omission. Aber der Herr hat auch mit den Sünden über die Sünden gesprochen, die man nicht tut. Now in Matthew, also Unterlassungssünden. Matthew chapter 25, the parable of the sheep and the goats. Matthäus 25 gibt's dieses Gleichnis zwischen den Schafen und den Böcken. It's the golden rule. Und das ist auch die goldene Regel. And he said, when I was hungry, you fed me, and all these things. Und er hat gesagt, als ich hungrig war, habt ihr mich gespeist. And they und so said, what do you mean? Und sie haben gesagt, was meinst du? We never did that to you. Wir haben das nie and an dir getan. Said, when you did it to them, you did it to me. Und er sprach, wenn ihr das diesen Geringen getan habt, habt ihr es auch mir getan. Now, Matthew chapter 7 verse 12 is a rule that we have for living. Nun in Matthäus 7 Vers 12 ist das ist eine Lebensregel für uns. But the Lord will add a little bit to that as he judges every one of us who stand before him. Aber der Herr wird dem noch einiges hinzufügen, wenn jeder von uns vor ihm zu Gericht steht. Do unto others, also tu den anderen, as you want them to do to you, so wie du auch von anderen behandelt werden because möchtest. Because what you do to another, denn was du einem anderen tust, you also do to me. Das tust du auch mir. And that's what we will be judged by before God. Und nach dem werden wir vor Gott gerichtet. And you know, these people who lived when Christ, or these people who lived and never had any idea of Christianity. Und die Menschen, die gelebt haben und nicht die geringste Ahnung vom Christentum gehabt haben, will be judged in their conscience by this law. Werden in ihrem Gewissen beurteilt werden, und zwar diesem Gesetz gemäß. In Matthew 13 we have the four soils. In Matthäus 13 gibt es das Gleichnis von den vier Böden. And, the first soil was hard. Und der erste Boden war ein harter Boden. The second soil was stony. Der zweite war steinig. The third soil was, was thorny. Der dritte Boden war mit Dornen bedeckt. And the fourth soil was good. Und der vierte Boden war ein guter Boden. And in Luke chapter 8, und in Lukas 8 it says that that good soil was an honest and good heart. Da steht, dass der gute Boden bedeutet, dass das ein ehrliches und gutes Herz ist. And I looked it up in the Greek dictionary, und ich habe es noch im Griechischen nachgeschlagen. And one scholar said that the honesty is toward God. Und ein Theologe hat gesagt, die Ehrlichkeit ist die Ehrlichkeit vor Gott. The goodness, which is agathos, is toward men. Und die Güte, agathos, ist den Menschen gegenüber. And that word agathos right there encompasses Matthew 7:12. Und dieses Wort agathos, das umschließt Matthäus 7, Vers 12. Because agathos is the way you treat your neighbor. Denn agathos ist die Art und Weise, wie du mit deinem Nachbarn umgehst. Now, honesty is such a key. Ehrlichkeit ist so ein Schlüssel. To the way you would treat your neighbor. Ein Schlüssel, wie ich mit meinem Nächsten umgehe. The good soil was an honest and good heart. Der gute Boden ist ein ehrliches und gutes Herz. Honest toward God. Ehrlich gegenüber Gott. The fear of the Lord. Also die Furcht des Herrn. And then goodness toward men. Und dann auch die Güte gegenüber Menschen. And for those people who never had the seeds of the gospel sown on their soil. Und auch die Menschen, die das Evangelium nie auf ihrem Boden gesät bekommen haben, which may be even more than have heard the gospel. Und das bedeutet vielleicht sogar noch mehr als das Evangelium nur zu hören. We don't know. But it's a lot of people. Also wir wissen nicht, aber es sind wahrscheinlich sehr viele God Menschen. Will have no trouble examining their heart. Gott wird kein Problem haben, ihr Herz zu prüfen. And I would imagine that there are people who lived in the Himalayan mountains who never heard the gospel 4000 years ago. Und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die im Himalaya gewohnt haben vor 4000 Jahren, das Evangelium natürlich nie gehört haben. Who were more true, aber die waren mehr ehrlich to the golden rule, also treuer dieser goldenen Regel, than many people who have Bibles and study their Bible. Als viele Menschen, die eine Bibel besitzen und sie vielleicht auch lesen. Because it's all a matter of our honesty before God. Denn es ist alles eine Sache unserer Ehrlichkeit vor Gott. And it's not has nothing to do with how we understand God. Und es hat nichts damit zu tun, wie wir Gott verstehen. It's a matter of our honesty before the God that we understand. Es ist und es betrifft unsere Ehrlichkeit vor dem Gott, den wir verstehen. Even if it's to a limited degree. Auch wenn wir ihn nur zu einem eingeschränkten Grad verstehen. Now I want to add Colossians chapter 4 here, just one verse. Und ich möchte auch Kolosser Kapitel 4 hier anführen, nur einen Vers. It will really help us to apply this rule in our lives. Und es wird uns wirklich helfen, diese Regel anzuwenden im Leben. It says in verse 1, masters provide your slaves with what is right and fair. Es steht, ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist. Because you know that you also have a master in heaven. Da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. But look at the verse before it. Aber den Vers davor, verse 20, ansieht, 25. Anyone who does wrong will be repaid for wrong, for there is no favoritism with God. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Now, I want you to think of these two words, just and fair. Denkt über diese zwei Worte nach. Gerecht und fair. Yeah. I don't know what the word is in German. It's two different words. Yeah. It's just. Also gerecht. Or correct. Oder richtig. And ja, fair. Korrekt und fair. It's two different words. I'll give you an example. Und es hat zwei verschiedene Bedeutungen und ich gebe euch ein Beispiel. The word just has to do with my legal right. Das Wort gerecht bedeutet eben in einem rechtlichen Sinn. The word fair has to do with my ethical right. Das Wort fair trifft eher die moralische Seite. Now, I'm going down the highway and I'm traveling 130 kilometers an hour. Also ich fahre die Autobahn hinunter und ich fahre mit 130 km/h. But I'm going 130.5. aber ich fahre 130,5. But the speed limit is 130. Die Geschwindigkeitsbeschränkung ist aber 130. There's a police officer in back of me, und hinter mir fährt ein Polizeiwagen and he pulls me over. Und winkt mich auf die Seite. And he gives me an 80 Euro ticket. Und er gibt mir ein Strafmandat für 80 Euro. And he says, you were going a half a kilometer over the speed limit. Und er sagt, Sie sind einen halben km/h zu schnell gefahren. Is he just? Ist er gerecht? Yes. Ja. He's absolutely, completely just. Ja, er ist gerecht, er ist im Recht. I was over the speed limit. Ich war, habe die Geschwindigkeit überschritten. Was he just in giving me a ticket? War er gerecht, indem er mir einen Strafmandat gegeben hat? Ja. Was he fair? War er aber fair? Absolutely not. Absolut nicht. Difference between justice and fairness. Das ist der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und understood. Fairness. Und das muss verstanden werden, really rule, wenn wir diese goldene Regel anwenden wollen. Because, they need to both be honored. Denn beide Prinzipien müssen geehrt werden. Sometimes I need to be just and not fair. Manchmal muss ich gerecht handeln und unfair sein. And sometimes I need to be fair and not just. Und manchmal muss ich fair sein und eben unfair. But I must always try to be fair and just at the same time. Aber ich muss immer versuchen, fair und gerecht zur gleichen Zeit zu sein. Now, the same police officer who gave me a ticket is handing me the ticket. Nun, der gleiche Polizist, der mir den Strafzettel ausstellte, gibt and suddenly this car goes by. Und plötzlich rast so ein Wagen an uns vorbei. And I'm arguing with this guy. This is not fair. Und ich streite mit ihm noch und sage, das ist unfair. He says it's just. Er sagt, nein, das ist gerechtfertigt. I just don't like Americans. Ich mag Amerikaner einfach nicht. It's just. It's just. I know it's not fair, but I don't like Americans. Das ist gerecht. Ich weiß, es ist unfair, aber ich mag Amerikaner nicht. You have that American bumper sticker on your car. Sie haben diesen Aufkleber, diesen amerikanischen. And this is Austria. Und das hier ist Österreich. I say, okay. And this car goes flying by. Dieser Wagen zischt an uns vorüber. And he gets in his car and und er steigt in sein Auto. And this car is going 180 kilometers per hour. Und der Wagen fährt 180, den er verfolgt. And he pulls this car over. Und er winkt ihn rüber. And it's this beautiful woman. Und da ist diese wunderschöne Frau. And he doesn't give her a ticket. Und er stellt ihr kein Mandat aus. It is unfair. Es ist unfair. And it's unjust. Und es ist ungerecht. And then as he lets her go, another car goes by. Und während er sie eben da vom Haken lässt, fährt noch einer an ihm vorüber. And this car is going 190. Und der fährt 190. And he pulls this person over and it's another American. Und er hält den auf, das ist wieder ein Amerikaner. This is another American here. Schon wieder so ein Army. Zulassen Schein, bitte. And then he says, why are we going so fast? Und dann fragt er, warum sind Sie so schnell unterwegs? My wife is pregnant and she's going to have this baby like in the car. Meine Frau ist schwanger und sie ist in den Wehen und bekommt das Kind hier im Auto. And he says, then get out of here. Dann fahren Sie los. And they take off. Und der fährt weiter. And was it just? War es gerecht? No. Nein. Was it fair? War es fair? Yeah, it was fair. Ja, das war fair. Because this person's life was in danger and it was fair. Weil das Leben einer Person auf dem Spiel stand und deswegen war es fair. And trying to figure out what is just and what is fair. Und in diesem Spannungsfeld herauszufinden, was fair und was gerecht ist. Will determine how I honor the golden rule. Wird auch festlegen, wie sehr ich diese goldene Regel ehre. Now, the dishonest person, die unehrliche Person, I remember the good soil was honest. Erinnert euch, der gute Boden war ein ehrliches Herz, honest toward God, ehrlich gegenüber Gott, and an honest toward themselves, und auch ehrlich sich selbst gegenüber. The dishonest person, aber die unehrliche Person, who does not have good soil, die eben diesen guten Boden nicht besitzt, is always going to use justice to, or fairness to protect their own selfishness. Wird immer entweder Gerechtigkeit oder Fairness dazu verwenden, um die eigene Ich-Sucht zu schützen. Very easy to do. Und es ist sehr leicht, das zu tun. You use your right. Du verwendest deine Rechte. To protect what you want to keep. Um das zu beschützen, was du gerne behalten but möchtest. You can also do it the other way. Aber man kann es auch in die andere Richtung ausspielen. For example, you're walking down the street. Zum Beispiel, du gehst die Straße hinunter. And there's a wallet. Und da liegt eine Brieftasche. You look around. Und du siehst dich um. You kick it to the side. Und du kickst dich so auf die Seite. Nobody's looking. Keiner schaut her. You go down and tie your shoe. Und du beugst dich runter und bindest da deinen Schuh zu. Stick it in your pocket. Steckst sie ein. You find the nearest McDonald's. Und gehst in den nächsten McDonald's. You go to the bathroom. Aufs WC. Close the door. Machst die Tür zu. Hang your coat. Hängst den Mantel you auf. Open it up. Und öffnest die Börse. And it's loaded. Und die ist vollgepackt. Da sind 20.000 Euro drin. Oh my God. Du denkst ja, Wahnsinn. This person must be so sad right now. Diese Person muss wirklich so traurig sein. I've got to find this person. Ich muss diese Person finden. And then you start to look for the driver's license. Und dann suchst du nach dem Führerschein. And you read. Und dann liest du da. It belongs to Mr. Lugner. Und dann liest du, es gehört dem Herrn Lugner. And you think, wait a minute. Und denkst dir, Moment mal. This guy's got bucks. Dieser Mensch ist reich. This guy's loaded. Ich meine, der hat. He doesn't need this 20,000. Der braucht diese 20,000. He's throwing nicht. His money away for all these people coming to the opera. Der schmeißt sein Geld raus für all seine Gäste für den Opernball. The fair thing to do. Die faire Sache is zu tun to keep wäre, this money. Ist, dass ich dieses It's Geld behalte. Only fair. Das ist nur fair. Is it just? Ist es gerecht? No. No. Is it fair? Ist es fair? No. Well, you have to decide. Na ja, das musst du jetzt abwägen. It might be fair. Vielleicht ist es fair. Now, it all depends, like how honest am I before God? Aber es hängt eben alles davon ab, wie ehrlich bin ich vor If Gott. If I'm a dishonest person, wenn ich eine unehrliche Person everything bin, to my advantage is going to be fair. Dann ist alles, was zu meinem Vorteil dient, fair. If I am honest before God, wenn ich ehrlich bin vor Gott, everything to my neighbor's advantage will be fair. Dann wird alles zum Nachteil right? meiner Nachbarn depending, sein, fair depending. Sein. Depending. I'm going to... Zum Vorteil. Yeah. I'm going to love my neighbor as myself. Also ich werde meinen Nachbarn lieben, so right wie mich there, selbst. I'm going to apply the golden rule. Genau hier und dort werde ich diese goldene I'm Regel be careful. Anwenden. Now, if I was Mr. Lugner, muss aber aufpassen, also wenn ich der Herr Lugner wäre, would I care if someone gave this wallet back to me? Wäre es mir wichtig, dass mir jemand diese Geldtasche zurückgibt? I don't think so. Ich glaube nicht. I'll just keep it. Also behalte ich es einfach. So you can lie to yourself. Man kann sich auch selbst belügen. And then you can pervert the golden rule. Und damit kann man die goldene Regel pervertieren. But you ask yourself, if I was Mr. Lugner, aber wenn man sich fragt, wenn ich der Herr Lugner wäre, would I want this wallet back the way it fell on the ground? Würde ich diese Geldbörse zurückhaben wollen, so wie sie auf den Boden gefallen ist? Yes, I would. Ja, ich würde das Then wollen. I will give it back to him. Dann werde ich sie ihm zurückgeben. Even though it seems so unfair. Obwohl es eben so unfair scheint. So, I mean, I could just walk away with this. Ich könnte jetzt einfach damit davon spazieren. And I think it's fair. Und ich glaube, es ist fair. But let's apply the golden rule. Aber lasst uns jetzt diese goldene Regel anwenden. And that golden rule can so regulate our lives. Und diese goldene Regel kann unser Leben so sehr regulieren dadurch. I'm sure we can apply that. You can apply this in so many ways. Ich bin mir sicher, dass man kann das auf so viele Arten und Weisen anwenden. On people who live in Somalia or North Korea. Also Menschen, die in Somalien oder in Nordkorea they wohnen. They can say, you know, it's so unfair. Die könnten sagen, es ist so unfair. That we have to live under such a government. Dass wir unter einer solchen Regierung leben müssen. Are they right? Absolutely, it's totally unfair. Natürlich, es ist total unfair. Is it just? Ist es gerecht? Meaning, can it be? I mean, are we justified to live in Austria? In dem Sinn, ist es gerechtfertigt, dass wir in Österreich leben? Yeah. Is it fair? Ja. Ist es fair? That can be argued. Darüber kann man diskutieren. It's just because I've got my passport. Es ist gerecht oder gerechtfertigt, weil ich habe meinen Pass. Me. Das Gesetz beschützt mich. Now what if somebody wanted and what if someone started arguing with me? Aber was ist, wenn jetzt jemand eine Diskussion mit mir beginnen from würde? From Russia and they said, you know what? I hate you, Americans. Jemand aus Russland und er sagt, ich hasse euch Amerikaner. I hate you, Austrians. Und ich hasse euch Österreicher It's so auch. Unfair. Weil das ist alles so unfair. I have to live in the Ukraine. Ich muss in der Ukraine leben. I think that you should give me half of your income every month. Und ich bin der Meinung, dass ihr die Hälfte eures Einkommens an mich abliefern And make solltet. This thing fair. Und das Ganze fair machen. That's where I have to decide. Und an dieser Stelle muss ich mich jetzt entscheiden. Honestly before the Lord, und zwar ehrlich vor dem Herrn, what is fair and what is just. Was fair und was gerecht ist. Which one in that situation must have priority. Und welches von beiden Prinzipien in dieser Situation Vorrang hat. In this situation I'm dealing with an arrogant, obnoxious person. In diesem Fall habe ich mit einer arroganten Person zu tun. And he is trying to take advantage of me. Und er versucht jetzt mich zu übervorteilen. And justice will protect my right. Und die Gerechtigkeit wird versucht jetzt meine Rechte zu schützen. Against someone who's aggressive. Gegenüber jemanden, der mir aggressiv kommt. So I can't elevate one over the other. Also ich kann nicht eines über das andere erheben. They must both work together. Das müssen beide zusammenwirken. Now when we sin, wenn wir jetzt sündigen, well, let's say this. When Jesus died for the whole world, oder als Jesus für die ganze Welt starb, or like it says in Colossians 3:25, oder so wie eben in Kolosser 3:25, there's no favoritism before God. Es gibt kein Ansehen vor Gott. Is that fair or just? Ist das fair oder ist das gerecht? God says there are no favorites with me. Gott sagt, keiner wird bevorzugt. That's fair. Das ist fair. That's fair. That's great. That's wonderful. Thank you, Lord. Thank you for being fair. Das ist wunderbar. Danke, Herr. Danke, dass du fair bist. And I died for the sins of the whole world. Und ich bin für die Sünden der ganzen Welt gestorben. The fact that you died is just. Die Tatsache, dass du gestorben bist, ist gerecht. And the fact that you died for everyone is really fair. Die Tatsache, dass du für jeden gestorben bist, ist wirklich fair. In 2. Peter chapter 3 verse 9. Und 2. Petrus 3 Vers 9. I don't want even one person to perish. Da heißt es, dass ich nicht möchte, dass auch nur einer verloren geht. Wow, that's so fair. Thank you, God. Das ist so fair, danke Gott. And if you sin, und wenn du sündigst, you can confess it. Dann kannst du es bekennen. And if you confess your sin, und wenn du deine Sünde bekennst, he is faithful and fair. Dann ist er treu und fair. Nein. No, he's faithful and just. Nein, er ist treu und gerecht. He forgives us because he's just. Er vergibt uns, weil er gerecht ist. If I ask for forgiveness, wenn ich um Vergebung bitte, Christ died for my sins, Christus ist für meine Sünden gestorben. It's just that God forgives me. Dann ist es gerecht, dass Gott mir vergibt. It's fair that God would forgive anybody. Und es ist fair, dass Gott jedem vergibt. Now in Matthew chapter 20, in Matthäus Kapitel 20, we see this. Sieht man das. And let's start with verse 1. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging. To hire men to work in his vineyard. Um Arbeiter in seinem Weinberg einzustellen. And he agreed to pay them a denarii for the day. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag über eingekommen war, them into his vineyard. Sandte er sie in seinen Weinberg. Was that fair? Ist das fair? Or was that just? Oder war das gerecht? A denarii was just. Ein Denar war gerecht. Because that was a day's work. Denn das war eines Tages Arbeit. Now he didn't even know if these guys are hard workers. Er hat gar nicht gewusst, ob das gute Arbeiter sind. So it may have been unfair to him. Vielleicht war es ihm gegenüber unfair. But it's okay. I'll let justice take priority. Aber here. Es war in Ordnung. Er hat gesagt, ich werde die Gerechtigkeit. Because I love my neighbor as myself. Ich liebe meinen Nächsten so wie mich selbst. And I don't know how they work. Und ich weiß zwar noch nicht, welche Leistung sie bringen werden. Maybe they're unskilled. Vielleicht sind sie faul, vielleicht sind sie ungeschickt. Okay. I will do the just thing. Aber ich werde jetzt das Gerechte tun. Which is to their benefit. Und zwar zu ihrem Vorteil. And I'll give them a day's pay. Und ich werde ihnen den vollen Arbeitslohn, the fair thing would have been, die faire Sache wäre I'll gewesen, watch you work. Ich schau euch mal beim Arbeiten if zu. Work good, wenn ihr gut arbeitet, I'll give you a day's pay. Dann bekommt ihr den vollen Tageslohn. But he was just. Aber er war gerecht. And he gave him a day's pay, even though he didn't know. Und er hat ihnen den Tageslohn gegeben, obwohl er ihre Leistung nicht kannte. Okay, so the justice was in their favor. Und so war die Gerechtigkeit zu deren Vorteil. Verse 3. Vers 3. About the third hour he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. He told them, you also go and work in my vineyard. Und zu diesen sprach er, geht doch ihr hin in den Weinberg. And I will pay you what is just. Und was recht ist, werde ich euch geben. Give you a day's pay. Ich gebe euch einen Arbeitslohn, einen Tageslohn. Okay. So they went. Also gingen sie hin. And he went out again about the sixth hour and the ninth hour and did the same. Wieder aber ging hinaus um die sechste und neunte Stunde. Now they probably didn't know what he meant by just. Die wussten wahrscheinlich nicht, was als gerecht ansah. Just for who? For him or us? Gerecht für ihn oder für uns jetzt? I mean, I wanted to work all day. Ich meine, ich wollte ja den ganzen Tag arbeiten. It was unfair that they took this guy when I was there first. Es war ja unfair, dass jenen ausgewählt hat, wenn ich war ja zuerst dort am Marktplatz. I mean, I was waiting on the street at 4 o'clock in the morning. Ich warte schon seit 4 Uhr in der Früh auf der Straße. This guy drove by in his van. Und der ist dann mit seinem Van vorbeigekommen. And he pointed to the other guy. Und hat den auf den anderen gezeigt. Because he doesn't like my nationality. Weil meine Nationalität nicht mag. That's unfair. Das ist unfair. I was waiting here all morning. That's unfair. Ich warte schon den ganzen Morgen hier, das ist unfair. But he says, I'll do what's right. Aber er sagt, ich werde tun, was gerecht ist. And they went to work. Und sie gingen an die Arbeit. Okay, and he went about the sixth hour. About the 11th hour, verse 6, he went out and found still others standing around. Vers 6, als er aber um die 11. Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen. Why have you been standing here all day long doing nothing? Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Because no one has hired us. Sie sagten zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. It's so unfair. Das ist so unfair. We stood here all day. Wir sitzen den ganzen Tag hier. We could have been working. Wir hätten schon längst arbeiten können. It's unfair. They could have said. Unfair. Hätten sie sagen können. They answered. Und sie sprachen. He said to them, "You also go and work in my vineyard." Und er spricht zu ihnen, geht doch ihr hin in den Weinberg. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs call, zu seinem Verwalter. Call the workers and pay them their wages. Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn. Begin with the last ones hired and go on to the first. Angefangen von den letzten bis zu den ersten. I want to teach these guys something about life. Ich möchte diesen Burschen etwas über das Leben lehren. I want to teach them something about the golden rule. Ich möchte sie etwas über das goldene Gesetz lehren. The workers who were hired about the 11th hour came and each received a denarius. Und als die um die 11. Stunde eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. They got a full day's pay. Sie bekamen einen vollen Tageslohn. And he never even asked how they worked. Und er hat nie nachgefragt, wie sie überhaupt gearbeitet haben. Were they skilled? Ob sie geschulte Leute waren. Were they lazy? Just gave oder ob sie faule Leute waren. Er hat ihnen einfach einen Tageslohn so gezahlt. In this case, justice was in their favor. Also in diesem Fall war die Gerechtigkeit zu deren Vorteil. And he gave them what was to their favor. Und er hat ihnen das gegeben, was für sie vorteilig war. So when they came, when those came who had been hired first, they expected to receive more. Als aber die ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. But each one of them also received the denarius. Und auch sie empfangen je einen Denar. Hey, man, what is this? When they received it, they began to grumble against the landowner. Moment mal, als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn. These men were hired last, worked only 1 hour. Und sie sprachen, diese letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht. They said, and you made them equal. Und du hast sie gleich gemacht. And that word equal is the same word used in Colossians 4:1 for fair. Und dieses Wort gleich gemacht ist das gleiche wie in Kolosser 4,1 für fair. You made them fair with us. Du hast sie fair uns gleich and gemacht. And they said, I am not being okay, you made them equal to us who have borne the burden of the work and heat of the day. Uns, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. But he answered one of them. Er aber sprach und antwortete. Friend, Freund, I am not being unfair to you. Ich tue dir nicht unrecht. Now you have the word unrecht, right? Yeah. All right, this is Elbefelder? Mm-hmm. Right. My Bible has unfair, but that's not the correct word. It's unrecht. Elbefelder is correct here. Also unrecht trifft's besser. Right? I am not unjust. Ich bin nicht ungerecht. I am not unjust. Ich bin nicht I gave ungerecht. You your right. Ich habe dir dein Recht gegeben. I didn't even ask you how you work. Ich habe nicht mal nachgefragt, wie du gearbeitet I gave hast. You a full day's pay, ich habe dir einen vollen Tageslohn bezahlt. And that's what you got. Oder I am not unjust. Versprochen und das ist, was du bekommen hast. Ich bin nicht ungerecht. Their argument was that he was unfair. Ihr Argument war nämlich, dass er unfair gehandelt hat. Okay, didn't you agree to work for a denarius? Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Take your pay and go. Nimm das Deine und geh hin. I want to give the man who was hired last the same as I gave you. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Don't I have the right to do what I want with my own money? Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Are you evil or envious because I am generous? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Right? Are you envious because I'm living by the golden rule? Bist du eifersüchtig, nur weil ich nach dieser goldenen Regel lebe? When I went down the street, I saw you didn't have any work. Als ich die Straße hinabging, habe ich gesehen, dass du ohne Arbeit warst. And I asked you, you want to work for a day's pay? Und ich habe gefragt, möchtest du für einen Tageslohn arbeiten? And you said yeah. Und du hast ja gesagt. And I didn't even ask you if you were skilled. Und ich habe nicht mal gefragt, ob du qualifiziert bist. And I let you work for a day's pay. Und ich habe dich für einen Tageslohn arbeiten lassen. And I went down the road again. I saw this guy didn't work. Und dann bin ich wieder auf den Marktplatz gegangen, habe diesen anderen Menschen gesehen. And I said, boy, if I was that guy, I wish somebody would hire me. Und habe mir gedacht, Mensch, wenn ich er wäre, dann würde ich mir wünschen, dass mich jemand einstellt. Wenn ich in seinen Schuhen wäre, ich würde mir wünschen, dass einer kommt und sagt, bitte arbeite für mich. Und ich bin mir sicher, dass der auch eine Familie hat. Und ich glaube, der wollte schon den ganzen Tag arbeiten, sonst würde er ja nicht da stehen. And if I was in his place, I would want someone to give me a day's pay. Also an seiner Stelle würde ich wollen, dass mir jemand einen vollen Tageslohn bezahlt. Just from my heart. So vom Herzen. I got kids. Er hat Kinder. Ich habe Kinder. Ich habe eine Familie. Ich stehe da den ganzen Tag herum. I would have worked. I didn't have any work. Ich hätte gearbeitet, aber es gab keine Arbeit. Es war unfair. I wanted to work. Ich wollte ja arbeiten. And this is such an application of the golden rule. Und das ist so eine Anwendung dieser goldenen Regel. And the difference between fairness and justice. Und auch dieses Unterschied zwischen Fairness und Gerechtigkeit. And suddenly this other guy is expecting more money. Und plötzlich erwartet dieser eine der andere mehr Geld. And how justice protects the landowner. Und wie auch die Gerechtigkeit den Weinbergbesitzer you schützt. You are a greedy man. Und er sagt, du bist ein gieriger Mann. You are a greedy man. I am just. Du bist gierig, denn ich bin gerecht. You have an evil heart. Und du hast ein böses Herz. You are envious. Du bist neidisch. I gave you a good wage. Ich habe dir einen guten Lohn now bezahlt. Take your wage and get out of here. Jetzt nimm deinen Lohn und geh weg. If I want to be generous, I can be generous. Wenn ich großzügig sein möchte, dann steht mir das if frei. If I want to be unfair, wenn ich unfair sein möchte, I can be unfair. Dann kann ich auch unfair sein. But you know what? I'm not unfair. Aber weißt du, ich bin nicht unfair. I'm unfair to you. Ich bin dir vielleicht gegenüber unfair. But I'm fair to those people. Aber fair denen gegenüber, who waited all day to work, but couldn't work. Die den ganzen Tag gewartet haben, um zu arbeiten, aber nicht Arbeit so bekommen actually haben. The landowner was just, also eigentlich war dieser Landbesitzer gerecht and he was fair. Und er war auch fair. And this is what we want to strive for. Und nach dem wollen wir ja nachjagen. We want to strive to be just and fair. Wir wollen uns bemühen, gerecht und fair zu sein. Sometimes it's not absolutely perfectly possible. Manchmal ist es nicht zu 100% möglich. And we have to ask ourselves, und wir müssen uns fragen, honestly before God, und zwar ehrlich vor Gott, if I was in that person's shoes, ob ich mich in die Lage des anderen hineinversetzt habe. How would I want to be treated? Also wenn ich er wäre, wie würde ich behandelt werden wollen? God. Und zwar ehrlich vor Gott. And if I can answer that question, und wenn ich diese Frage beantworten kann, then I will know what to do. Dann werde ich auch wissen, was zu tun ist. You know, sometimes people transgress our rights. Denn manchmal gibt es Menschen, die unsere Rechte übertreten. But we have to ask ourselves. Aber wir müssen uns dann auch die Frage stellen. And we have to look at the cross. Und auf das Kreuz schauen. And say, was that just? Und fragen, ob das gerecht war. Was it fair? War es fair? It surely was not fair. Es war sicherlich nicht fair. And from a human point of view, it was not just. Und aus einer menschlichen Sicht gesehen war es auch nicht gerecht. The cross was the most unjust, unfair event in all of human history. Das Kreuz war das ungerechteste und unfairste Sache in der ganzen Geschichte. From God's viewpoint, aus der Sicht Gottes heraus, to save all of mankind, war es etwas, um die gesamte Menschheit zu retten. It was just. Und aus seiner Sicht war es gerecht. And just to close, und im Abschluss, God is the great equalizer. Gott ist der große Gleichmacher. And if I suffer injustice, und wenn ich Ungerechtigkeit erleide, if I suffer unfairness, wenn ich Unfairness yeah. erleide, God is the great equalizer. Dann ist Gott der, der alles and gleich we macht. Can commit it to him. Ausgleich macht. Yeah, we can commit it to him. Und wir können die Sache ihm übergeben. And actually it says in Peter that God is blessed. Und es steht im Petrusbrief, dass Gott gesegnet ist, when we endure these things. Wenn wir diese Dinge erdulden. So, Father in heaven, Vater im Himmel, thank you today. Wir danken dir heute. For the golden rule. Für diese goldene Regel. And we want to apply this, Lord, in situations in our lives. Und wir möchten das anwenden in Situationen in unserem Leben. And we want to have the wisdom, Lord, that you have. Wir möchten gerne die Weisheit haben, die du besitzt. Lord, so that our decision will always be out of love for our neighbor. Damit unsere Entscheidung immer aus Liebe zu unserem Nachbarn geschieht. Give us wisdom, Father. Gib uns diese Weisheit, Vater. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.